Sachsen. Was war denn das für ein Fest unter diesen Vorzeichen? Ja, das war ein Willkommensfest für die Flüchtlinge in diesem Praktika-Baumarkt. Es sind ja inzwischen fast 600 Menschen, die dort untergebracht sind. Das Fest war organisiert von der Organisation Nazifrei. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, das ist klar, die sich seit Jahren gegen Nazis einsetzt und immer wieder dort auftritt mit Aktionen, wo es um Toleranz und Weltoffenheit geht. Allerdings in der Vergangenheit war das auch nicht immer ganz stressfrei, weil manchmal auch sehr radikale Töne aus diesem Bündnis laut wurden. Und die hatten gestern eingeladen zu diesem Fest und waren dann auch entsprechend empört, als dieses zunächst abgesagt wurde. Aber es hat ja dann doch stattgefunden, nachdem ein längeres juristisches Tauziehen stattgefunden hat und mehrere Gerichte sich mit diesem Versammlungsverbot beschäftigt hatten. Und zuletzt hieß es dann, dass alle Versammlungen abgesagt sind, aber das eine kann stattfinden, nämlich das Willkommensfest. Wie ist denn die Stimmung in Heidenau, also gestern bei dem Fest, aber auch ganz grundsätzlich? Also alles, was man dort beobachten kann und sehen kann, ist, dass es zweierlei Fronten gibt. Es gibt zum einen sehr viele Bürger, die nicht unbedingt alle aus Heidenau kommen, die besorgt sind, die Angst haben, dass die Flüchtlinge zu viel werden, dass man das nicht bewältigen kann, dass es ihnen irgendwie schaden könnte. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Bürger, die Spenden bringen, die sich einsetzen, die sich schämen für das, was in Heidenau stattfindet. Aber die Stimmung ist sehr, sehr aggressiv, sehr gespalten auch, muss man sagen. Und es wird zunehmend diskutiert, wie viel kann man denn überhaupt aushalten als Deutschland und wie viel kann diese Gesellschaft verkraften an Flüchtlingen. Haben die Flüchtlinge Angst? Die Flüchtlinge haben Angst, das weiß ich aus Gesprächen, die ich am Anfang der Woche dort mit Flüchtlingen geführt habe. Sie haben große Angst, sie haben natürlich mitbekommen, was auf der Straße los ist. Der Praktika-Baumarkt gibt zwar keinen Blick frei auf die Straße, auf der diese Pöbeleien stattgefunden haben und die Böller geflogen sind, die Raketen letzte Woche. Aber man kann alles hören. Und da die meisten sicherlich auch traumatisiert sind durch die lange Flucht und durch das, was sie vorher erlebt haben, haben sie selbstverständlich Angst. Ein Afghaner hat mir gesagt, das hat er so nicht erwartet. Er hat gedacht, er hat das Schlimmste hinter sich, als er sein Land verlassen hat und die lange Flucht überstanden hatte. Aber nun habe er Angst. Können wir denn halbwegs sicher sein, dass es dieses Wochenende ruhig bleibt in Heidenau? Ich glaube, dass man das nicht ganz mit Sicherheit sagen kann. Es war ja letzte Nacht so, dass im Grunde keine Demonstration genehmigt war. Nichtsdestotrotz hatten sich gestern ungefähr 100 Menschen versammelt, die gegen Flüchtlinge protestierten. Diese wurden eingekesselt von der Polizei. Das gab keine größeren Rangeleien, aber immerhin wurde missachtet, dass man sich nicht versammeln durfte. Nun ist es so, dass sämtliche Versammlungen unter freiem Himmel bis Montag verboten sind. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es eigentlich ruhig bleiben müsste. Aber ich glaube, es ganz sicher sagen kann das keiner. Und die Polizei wird sicherlich sich darauf einrichten, dass doch das eine oder andere vorfallen kann. Nach dem letzten Wochenende mit der Randale, da hat es ja viel Kritik an der Polizei in Heidenau gegeben. Was haben denn die sächsischen Behörden falsch gemacht? Also es ist so, dass es hier seit vielen, vielen Jahren ein Tauziehen gibt, einen großen Streit gibt um eine große Polizeireform, die sich anpassen soll an die demografische Entwicklung des Freistaates Sachsen. Das heißt, wir sind ja Vorreiter in Deutschland, was den Bevölkerungsrückgang angeht. Und dementsprechend hat man schon in den vergangenen Jahren eine umfassende Verwaltungs- und Gebietsreform durchgeführt. Und im Zuge dessen soll auch eben die Polizei heruntergefahren werden, kräftemäßig. Man hat allein 2010 bis 2014 sind die Stellen der Polizeivollzugsbeamten um knapp 680 gesunken, auf derzeit 10.865. Und eigentlich sollte das auch noch weitergehen. Diese Entwicklung ist aber derzeit wohl gestoppt. Und auch der Innenminister Sachsens, Herr Ulbich, hat jetzt wohl gesagt, dass die Polizei nicht weiter abgespeckt werden kann, weil einfach nicht genügend Kräfte da sind, um Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn beispielsweise an einem Wochenende Krawalle befürchtet werden müssen und vielleicht noch ein Fußballfest oder ein Stadtfest, ein Fußballspiel oder ein Stadtfest geschützt werden müssen, so wie es an diesem Wochenende auch ist, Altstadtfest in Görlitz und Fußballspiele anderswo. Markus Ulbich, kurz zum Schluss, Alexandra Gerlach steht selbst auch in der Kritik. Kann der Minister sich halten? Das ist eine Frage, die man zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann. Erschreckend ist für mich als politischen Beobachter, dass Markus Ulbich in seiner Zeit, weit bevor er Minister wurde, als Oberbürgermeister der Stadt Pirna, die ein handfestes Problem hatte mit der Organisation, die inzwischen verboten wurde, Skinheads Sächsische Schweiz, sehr durchgegriffen hat, sehr entschieden aufgetreten ist. Ein Mann war, wo man gesagt hat, ist ein ganz mutiger Oberbürgermeister, der auch handelt, der sich zur Wehr setzt gegen diese Bedrohung der Gesellschaft. Und dass der heute so viele Fehler macht, wie es nach außen scheint, dass er so lange geschwiegen hat zu dem, was in Heidenau passiert ist, das kann man gar nicht verstehen. Und er ist ein Stück weit zu einer tragischen Figur geworden. Ob er das jetzt politisch überlebt oder nicht, vermag ich im Moment nicht zu sagen. Alexandra Gerlach über die Lage in Heidenau und in Sachsen. Dankeschön.